Raskolnikow nahm heraus, was er zu fassen bekam. Es waren 15 Kopeken. »Ach, was für ein nobler Herr!« »Wie heißt du?« »Fragen Sie nur nach Duklida.« »Nein, das gehört sich nicht«, sagte plötzlich einer aus der Gruppe und schüttelte den Kopf über Duklida. »Ich verstehe nicht, wie man so betteln kann. Ich würde, glaube ich, vor lauter Scham in die Erde versinken.« Raskolnikow blickte neugierig die Sprechende an. Es war ein pockennarbiges Mädchen, etwa 30 Jahre alt, voll blauer Flecken im Gesicht und mit geschwollener Lippe. Sie sprach und tadelte ruhig und ernst. »Wo habe ich«, dachte Raskolnikow, während er weiterging, »wo habe ich gelesen, wie ein zum Tode Verurteilter eine Stunde vor seinem Ende spricht oder denkt, dass er, wenn er nur irgendwo auf einer steilen Höhe, auf einem Felsen und dort auf einer winzigen Fläche, wo er gerade nur seine zwei Füße hinsetzen könnte, leben dürfte, umgeben von Abgründen, vom Ozean, von ewiger Finsternis, ewiger Einsamkeit und ewigem Sturm und so, auf diesem bloß ellenbreiten Raum stehend, sein ganzes Leben, 1000 Jahre, eine Ewigkeit verbringen müsste, dass es dennoch besser wäre, so zu leben, als sofort zu sterben. Nur leben. Leben. Leben. Wie? Das ist ganz gleich. Bloß leben. Wie wahr? Herrgott, wie wahr? Der Mensch ist gemein. Und gemein ist der, der ihn deswegen gemein nennt«, fügte er nach einer Weile hinzu. Er kam auf eine andere Straße hinaus. »Ah, das ist ja der Kristallpalast. Rasumichin sprach vorhin vom Kristallpalast. Ja, was wollte ich aber? Ach ja, ich wollte lesen. Sosimow sagte, dass er in den Zeitungen gelesen hätte.« »Haben Sie Zeitungen?« fragte er, indem er in ein größeres und sogar sauberes Restaurant mit mehreren, jetzt ziemlich leeren Räumen eintrat. Zwei, drei Gäste tranken Tee, und in einem der Hinterzimmer saßen etwa 4 Menschen und tranken Champagner. Raskolnikow glaubte, unter ihnen Samjotow zu erblicken, den Schriftführer. Von weitem konnte er ihn aber nicht so genau erkennen. »Und wenn auch«, dachte er,